Amerika-Woche ist die deutsche Zeitung für Amerika. Lesen Sie neueste Nachrichten aus Politik, Kultur, Wirtschaft, Sport und Vermischtes. Deutsche Nachrichten aus den USA, Kreuzworträtsel und Horoskop. Das und noch viel mehr finden Sie jeden Monat in Amerika-Woche. Zweimal monatliche Sonderausgaben zur Herbst- und Winterfeiertagssaison. Bestellen Sie jetzt Amerika-Woche zum Kennenlernen. 3 Monate zum Preis von 29,95 oder 6 Monate für 48,95 oder bestellen Sie gleich Amerika-Woche fürs ganze Jahr, monatlich mit 3 Extra-Ausgaben in den Feiertags-, Herbst- und Wintermonaten zum Preis von nur 79,95. Rufen Sie uns an 516-771-3181. Nochmal 516-771-3181 oder bestellen Sie gleich online bei www.amerikawoche.com. Amerika-Woche ist ein Wort und wird mit K geschrieben. Amerika-Woche. Amerika-Woche ist die deutsche Zeitung für Amerika. Amerika-Woche, order your copy now. It's spelled www.amerikawoche.com or call them at 516-771-3181. Your German newspaper for America. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute haben wir einen Interviewpartner, und zwar ist das Maestro Christoph König aus Dresden ursprünglich. Und heute lebt er in Wien und er wird hier in Westflorida ein Konzert für das Florida Orchester dirigieren. Das ist im Frühjahr 2020. Beethovens Violinkonzerto ist das Hauptthema, aber Beethovens Coriolan-Ouvertüre und Bartoks Concerto for Orchestra sind auch dabei in diesem Konzert, das am Wochenende des 22., also 21., 22. und 23. Februar hier in Westflorida gegeben wird. Christoph König wuchs in Dresden auf und war Mitglied des Dresdner Kreuzchores. In der Folgezeit studierte er Orchesterdirigieren, Klavier und Gesang an der Musikhochschule seiner Heimatstadt, nämlich Dresden. Eine in heutigen Zeiten insbesondere im symphonischen Bereich außer Mode gekommene klassische Dirigentenlaufbahn führte ihn zunächst als Solo-Repetitor an die Sächsische Staatsoper, Sächsische Staatskapelle Dresden, ab 1997 als erster Kapellmeister an das Opernhaus Wuppertal sowie 2001 als erster Kapellmeister an die Oper Bonn, Orchester der Beethovenhalle. Christoph König ist Preisträger der Herbert von Karajan Stiftung des Deutschen Musikrates. Christoph König hat sich weithin mit seiner klaren, sensiblen und eleganten Interpretation einen Namen gemacht, so seine Webseite, die Sie natürlich auch einsehen können. Derzeitig Musikdirektor des Orchesters der Soliste Européenne Luxemburg war er von 2003 bis 2006 Chef Dirigent des Malmö Symphonieorchesters und von 2009 bis 2014 Chefdirigent des Orchestra Symphonica do Porto Casa da Musica. Regelmäßige Engagements mit Orchestern wie dem Royal Philharmonic Orchester London, dem Pittsburgh and Baltimore Symphony Orchester, dem BBC Scottish Symphony und BBC National Orchestra of Wales sowie dem RTVE Radio Symphony Orchester Madrid sind Bestandteile seiner jährlichen Aktivitäten. Von 2003 bis 2006 war er erster Gastdirigent des Orchestra Philharmonica da Gran Canaria, von 2010 bis 2015 in gleicher Position bei der Real Philharmonia de Galicia. König spricht 7 Sprachen, er ist sehr weit gereist und seine Karriere vorwiegend als sehr, sehr beliebter Gastdirigent führt ihn in die ganze Welt. Wie er uns aber erzählte, hat er das schon als Kind gemacht, denn als Kreuzchormitglied in Dresden wurde ihm dadurch auch die Welt offen, zu einer Zeit, wo vielleicht Ostdeutschland noch nicht so geöffnet war. Aber wie gesagt, diese Kinder sind weit in die Welt gegangen und haben dort gesungen. Und das ist, glaube ich, auch bis nach Japan gewesen, wenn ich mich nicht irre. So, und jetzt möchte ich Ihnen diesen Dirigenten persönlich bringen. Das heißt, unser Interview mit ihm findet jetzt Ihr Gehör und ich freue mich sehr, dass er uns etwas für sich über sich erzählt hat und auch über seine interessante Philosophie. Hier nun unser Interview mit Maestro Christoph König. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die jetzt mit ihm spricht. Willkommen zum Kulturspiegel. Wir sitzen hier mit Christoph König, Maestro König. Und sagen Sie uns, Sie kommen aus Dresden ursprünglich? Ja, das kommt. Und Sie sind ein sehr leiser Maestro. Wir haben eben gerade die Proben zugehört ein bisschen und Sie sind sehr bestimmt und sehr leise, aber Sie machen das sicher schon lange mit vielen verschiedenen Orchestern. Ich sehe in Ihrer Biografie, dass Sie mit vielen Orchestern arbeiten. Ja, das ist korrekt. Ja. Ja, wie das im Leben so spielt eines Musikers. Ich habe natürlich auch Glück gehabt, weil sicher viele meiner Kollegen wären froh, wenn sie in meiner Lage wären. Natürlich, irgendwann musste ich mich entscheiden und habe dann entschieden, wenn ich dirigieren möchte, dann muss ich natürlich auch mich international orientieren. Weil natürlich bin ich in Deutschland gestartet als Pianist und später habe ich dann Kapellmeisterpositionen, 2 Stücke inne gehabt in Wuppertal und dann später in Bonn an der Oper. Und dann war meine erste Chefposition bereits im Ausland. Und dadurch ist man natürlich dann auch an den internationalen Markt angebunden. Daraus ergeben sich die Kontakte mit den englischen Agenturen, die in dem Markt ja führend sind. Und ja, und dadurch hat sich halt die internationale Komponente ein bisschen herausgebildet. Und ich denke, dass ich heutzutage mehr im englischsprachigen Raum, spanischsprachigen Raum zugange bin als im deutschsprachigen Raum. Und aber das heißt auch Sprachen sprechen. Das heißt mindestens Englisch ja. Und Französisch, wie ich gerade gehört habe. Denn Sie arbeiten ja auch in Luxemburg. Und da ist etwas ein bisschen permanenter. Das Ganze, in Luxemburg ist wie ein Festival Orchestra organisiert. Also wir spielen 6 bis 7 Konzerte pro Saison und haben das Glück, wirklich viele von den führenden Musikern in Europa gewinnen zu können. Orchester Paris, Czech Philharmonic und also sehr, sehr vielfältig, aber so ein eingeschworener Haufen. Das ist wirklich sehr schön. Das Französisch habe ich in Paris gelernt und ja, ich spreche insgesamt 7 Sprachen und kann ein bisschen Russisch lesen und verstehen. Ja. Wow. Und jetzt müssen Sie die anderen Sprachen nennen, weil also 7 Sprachen ist schon ein bisschen mehr als der Durchschnitt. Ja. Naja, wissen Sie, ich komme auch aus dem Osten. Das heißt, meine Vergangenheit ist in der DDR. Ich bin in der DDR sozialisiert sozusagen in meiner ersten Kindheit und Jugend. Und da war natürlich auch eine große Sehnsucht, dann mich mit den Sprachen irgendwie auseinandersetzen zu können. Und dann wollte ich Dirigent werden und dann habe ich gedacht, dass ein Dirigent schon mindestens 4 Sprachen sprechen sollte. Aber das war eher so eine Zahl. Und das hat sich später auch durch Zufälle ergeben, als ich zum Beispiel Chefdirigent in Porto war, gleichzeitig in Paris wohnte und gleichzeitig im Sommer relativ viel Zeit hatte, weil meine ehemalige Frau aus Zypern kommt. Mhm. Hatte ich dann eine Phase, wo ich zum ersten Mal nicht nur eine Sprache lerne gleichzeitig so und mich voll darauf fokussiere, sondern ich musste in relativ kurzer Zeit 3 Sprachen gleichzeitig lernen. Das war Französisch, Portugiesisch und Griechisch. Und mit dem Griechischen ist es natürlich am schwersten gewesen, klar. Bei den lateinischen Sprachen, wenn man ein paar spricht, also ich sprach schon Spanisch und Italienisch, wenn ich mich recht, ja. Und also dann ist es natürlich leichter, man kommt dann peu à peu rein. Also in das Portugiesische, nicht? Ein Portugiesisch mehr, ist mit der Aussprache extrem schwer am Anfang gewesen, weil es komplett anders ist, aber die Grammatik und Struktur ist ähnlich wie Spanisch. Ja, aber das ist jetzt portugiesisches Portugiesisch. Genau, portugiesisches, was schwerer zu verstehen ist als Brasilianisch. Das Brasilianische ist. Ich habe auch mal in Brasilien gearbeitet vor ein paar Jahren. Ja. Da musste ich mich erst anpassen, aber die haben mich sehr gut verstanden, das ist komisch. Also, ja. Ja, die wir haben sehr viele Austauschschüler durch Rotary und die kommen sehr viele aus Brasilien. Und das Englische, das wird dann natürlich portugiesisch gefärbt, aber sie sagen immer, es ist brasilianisches Portugiesisch, deswegen weiß ich, dass das ein Unterschied ist. Und wie ist es mit dem Englischen? Das ist für Sie weltweit eigentlich mit Orchestern zu arbeiten, auch wenn Sie jetzt in einem anderen Land in Spanisch wären und Sie könnten kein Spanisch, würden die auf Englisch reagieren können? Das ist schwer. Also ich denke, einer der Gründe, warum ich in Spanien auch relativ erfolgreich bin oder auch relativ viel gebucht bin, ist wahrscheinlich auch, dass ich Spanisch ist mit Englisch wahrscheinlich die beste Sprache, die ich spreche. Also ich spreche das wirklich, ich denke, sehr gut. Und nach Griechenland zieht sie es auch ab und zu mal dann? Oder? Ja, gelegentlich. Also natürlich, meine Tochter ist ja jetzt auch halb zypriotisch und dadurch ergibt sich immer dieser kulturelle Kontakt. Und ich habe immer versucht, wieder zurück nach Zypern zu gehen, gelegentlich. Aber in Griechenland gibt es auch mal einen Urlaub und dann kann ich wieder lesen, griechische Bücher und so weiter. Mhm. Was wirklich für uns eine kulturelle Erfahrung ist, ist sehr, sehr anregend für und mich. Und Türkisch haben Sie noch nicht gelernt? Ne? Türkisch habe ich noch nicht gelernt. Aber irgendwas Asiatisches, habe ich das Gefühl, ist noch in der Pipeline. Aha. Ich schätze irgendwie Japanisch oder Chinesisch. Mein Herz tendiert Richtung Japan. Ja, im Moment nicht, aber... Nein. Aber ich habe vor kurzem zum ersten Mal in Japan gearbeitet und ich habe mich da extrem wohl gefühlt, in Osaka mit dem Orchester. Und Interessant. Interessant. Ja. Und als Kind Sie sagen, Sie sind ein Kind der Mauer, also ein Kind der DDR noch. Das heißt, da gab es noch kein Entfliehen sozusagen. Man war da Ja, das ist bei uns ja so ein Dilemma. Also es ist eigentlich eine wunderbare Situation für mich gewesen, weil ich war im Dresdner Kreuzchor, das ist einer dieser berühmten Knabenchöre, so wie der Thomaner in Leipzig, den die meisten noch besser kennen. Ja. Und das sind so Geschwisterchöre, Zwillingschöre, die alle... beide um die 800 Jahre alt sind und in Dresden, in der Stadt, ein viel größeres kulturelles Gewicht und Aufmerksamkeit heischen als beispielsweise jetzt die Wiener Sängerknaben in Wien. Mhm. Es ist wirklich eine kulturelle Institution in Dresden und Leute gehen da wirklich hin und nehmen das als Teil der kulturellen, DNA. Stadtkultur, nicht auch. War. Ja, ja. Und das hat dazu geführt, dass wir haben da auch professionell musiziert, wir haben jeden Tag 5 Stunden Proben gehabt und das in einem Alter zwischen 8 und 18, das ist schon, ich habe jeden Tag eine Dreiviertelstunde Freizeit gehabt, also das kann man sich, glaube ich, normale Leute heutzutage nicht vorstellen. Und die sind natürlich durch die Welt gereist. Also uns standen die Türen überall offen und das heißt, ich habe eigentlich die ganze Welt schon bereist, bevor ich 18 war. Und das ging dann, also Musik lässt einen... dann reisen. Ja, das, also auch zu einer Zeit, wo politisch das ja, absolut. Aber natürlich, es war nicht leicht. Aber uns standen die Türen, was das anbelangt, doch offen, weil wir ein Aushängeschild dieses Staates waren und dann eben entweder auch benutzt wurden. Also für uns war es gleich. Wir haben mit Freude in Japan gesungen. Mhm. Und Ihre Eltern, sind die aus der Musikszene? Oder meine Mutter, meine Mutter ist Flötistin, war Soloflötistin in Leipzig im Radioorchester. Mhm. Und mein Vater ist Amateurmusiker und mit viel Freude, aber hat das nicht professionell betrieben. Interessant. Also dann wird man schon zur Musik hingeführt. Man hat auch schon gesucht bei Ihnen wahrscheinlich, dass man in einem Chor singt. Das ist, das muss man ja damit hingeführt werden. Und was ist für Sie jetzt der Traum? Sich niederlassen oder weiter die Welt bereisen? Also was ist... Das ist ein Dilemma, weil auf der einen Seite... Wenn ich jetzt sage, dass die Reiserei geht mir irgendwann mal so auf den Geist oder ist anstrengend und natürlich auch mit Entbehrungen verbunden, Das ist ja die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite muss man sich dann einfach auch wieder am Schlaffittchen packen und sich sagen, dass man diesen Beruf machen darf. Und ich denke, nach jetzt den Jahren, die ich jetzt im Geschäft bin, auch sagen zu können, wahrscheinlich auch gut machen darf. Ja, natürlich. Ja. Ich wäre jetzt wahrscheinlich in der Karriere nicht da, wo ich bin, wenn nicht irgendwie eine Qualität auch dahinter stünde. Und das ist jetzt, mir geht es jetzt nicht um mich, mir geht es darum, dass man dieses Talent dann einfach auch nicht vergeuden soll. Da muss man dann sagen, okay, das ist jetzt einfach so. Natürlich, ich könnte mir vorstellen, eventuell eine Professur noch anzunehmen und damit irgendwie eine Erdung. Sicher werde ich bald wieder irgendwo Chefdirigent sein, da gibt es schon Gespräche. Das heißt, dann ist auch eine gewisse Konstanz. Mhm. Aber natürlich ist das Dirigieren mit dem Reisen verbunden. Kein Orchester hält einen Dirigenten 52 Wochen aus und kein Dirigent hält ein Orchester 52 Wochen aus. Ich meine, das gleiche Orchester. Das sind heute andere Zeiten. Früher naja, war das anders. Dieses Orchester hier ist natürlich auch ein ganz besonderes, weil es eben auch die Co-Konzerte jedes zweite Wochenende macht und ja. Dann die Masterworks. Also es sind ja. Zweierlei Konzerte des Lourdes Orchesters, ja. Die dieses Orchester absolviert. Ja, aber das ist ein sehr, sehr gutes Orchester. Also ja. Alle amerikanischen Orchester und auch manche von den Londoner Orchestern müssen gelegentlich Dinge machen, die jetzt nicht unbedingt die hohe Kunst sind. Aber das ist auch die Qualität von Musikern meiner Ansicht nach. Ich habe zum Beispiel auch viel Unterhaltungsmusik gemacht. Mhm. Das habe ich am Anfang verborgen und heutzutage schäme ich mich eigentlich nicht mehr dafür. Ich bin sogar stolz darauf. Ich war Barpianist oder ich habe sogar ein Vokalsextett gehabt. Ich habe ein Salonorchester gehabt, da war ich Sänger. Sie haben gesagt Bariton, das haben wir. Ich habe relativ viele Sachen gemacht. Ich habe Kaffeehausmusik gemacht, am Klavier mit Geige und Kontrabass. Tanztee habe ich gemacht mit Schlagzeug und Kontrabass und Klavier. Also viele Dinge gemacht. Deswegen, ich habe sehr viel Sympathie für Leute, die sich mit der leichten Muse auseinandersetzen. Weil wenn die gut gemacht ist, das ist gar nicht so leicht. Das stimmt. Und es ist auch was man ewig machen kann eigentlich. Also ein Musiker ist immer willkommen und das jemand, stimmt, der so vielseitig ist wie Sie, das finde ich fantastisch. Also es gibt Leute, die sagen, ich will Dirigent werden von Anfang an und da ist nichts anderes, wo man sich dann darauf konzentriert. Na gut, aber das war bei mir auch so. Aber ich meine, bevor es mal zugange kommt oder bevor es mal startet, natürlich habe ich damals Salonmusik oder diese ganzen Sachen auch gemacht, immer mit einem Auge schielend auf meine Dirigentenkarriere und heute, ich habe manchmal jetzt auf Partys gespielt oder auf meiner eigenen, dann spiele ich für die Leute ein bisschen zur Unterhaltung und merke... Na, das hat Bernstein aber auch gemacht. Ja, und merke, jetzt ist irgendwie der Druck raus, Karriere machen zu müssen, weil ich habe jetzt eigentlich so alles. Und dann ist die Hinwendung zu dieser Art von Musik eigentlich noch liebevoller oder noch... Ja. Ja, und die Welt müssen Sie ja schon bereisen, wenn Sie Ihre Familie sehen wollen. Also das, ich glaube, das ist ja schon vorausgegeben, nicht? Dass Sie also gar nicht mal zur Ruhe kommen, weil immer irgendwer ist von Ihrer Familie, der irgendwo auf einem anderen Land oder auf einer anderen Insel sitzt. Nicht? Ja. Das ist schön. Gibt es für Sie einen Traumort auf der Welt, wo Sie, also Japan haben Sie noch nicht so ganz entdeckt, aber gibt es da Kulturen, wo ich sage, da, das wäre jetzt also ein schöner Ort? Viele laufen. Ja. Naja, wissen Sie, wenn man so viel reist wie ich und so viel in Flugzeugen gesessen hat wie ich oder andere meiner Kollegen, dann kommt irgendwo so eine Saturierung, es kommt irgendwo so eine Schwelle, wo man, wenn man dann zu Hause ist, nicht unbedingt nach Bora Bora fliegen muss. Und der Hunger, andere Sachen kennenzulernen, ist ungestillt nach wie vor. Wie gesagt, Japan, es gibt sehr viele Dinge im asiatischen Bereich, die ich noch nicht kenne. In Afrika bin ich überhaupt noch nie gewesen. Mhm. Ich bin noch nie in Afrika gewesen. Es ist eigentlich, ich möchte da unbedingt hin. Maghreb, auch Schwarzafrika, Zentralafrika, das interessiert mich sehr, sehr, sehr, sehr. Nur, ich wäre jetzt auch bereit, darauf zu verzichten, wenn ich dann einfach in Wien zu Hause mal sein könnte. Und wenn Sie mich fragen, was der ideale Ort ist, ich träume nicht mehr unbedingt so von dem Ort als Ziel meiner Sehnsüchte, sondern ich träume von menschlichen Beziehungen als meine Heimat und die können allen Orten sein natürlich, aber so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe jetzt die letzten Jahre dazu benutzt, mir in Wien einfach wirklich meine Heimat zu bauen. Okay. Ich bin ja kein Wiener, aber ich bin da seit 2005 und Wien ist von allen Großstädten, die ich kenne, also London, Paris, New York, Berlin auch, die, wie ich finde, das größte Potenzial an verschiedenen Dingen hat. Es gibt die Berge, die Alpen, es gibt einen wunderschönen See in der Nähe mit mit südlichem Klima, das ist der Neusiedler See, das sind 40 Minuten bis dahin. Mhm. Man kann Skifahren, in einer Stunde ist man im Skifahren, man kann Motorrad fahren gehen, eine Stunde in den Alpen. Wir haben das beste Leitungswasser auf der ganzen Welt, weil es direkt aus den Alpen kommt. Und die Preise sind noch relativ moderat. Ja. Es ist eine 2-Millionen Großstadt, also 1,8 Millionen, die aber noch relativ entspannt ist. Mhm. Natürlich ist sie sehr musisch, sehr kunstverständlich. Mhm. Und das kommt mir entgegen. Und deswegen, wenn Sie mich fragen, wo der ideale Ort ist, eigentlich mittlerweile zu Hause. Und der Beethoven-Fries bleibt in Wien. Ja. Wir sitzen mit Christoph König und ich bin Susanne Nielsen und wir unterhalten uns über, jetzt gerade sind wir in Wien angelangt in unserem Gespräch und jetzt ist die Frage natürlich, das ist auch eine Heimat von jemandem, der dieses Jahr ganz groß gefeiert wird, 250 Jahre Beethoven. Geboren ist er, wo ich groß geworden bin, nämlich in Bonn. Ja. Und das Beethovenhaus habe ich jetzt gerade wieder besucht und es stehen lauter kleine Beethovens überall rum in der Stadt, was wahrscheinlich in Wien nicht der Fall ist. Was ist mit diesem Konzert jetzt? Sie sind in Florida, beim Florida Orchester und jetzt gibt es jede Menge Beethoven dieses Jahr, in dieser Saison und auch dieses Konzert, was Sie jetzt dirigieren, als Gastdirigent sind, ist voll mit schöner Beethoven. Musik. Nicht nur, aber auch. Mhm. Ja, dann sagen Sie uns mal etwas dazu. Ja, haben Sie eine Beziehung zu Beethoven? Also ich persönlich, wenn ich das jetzt so salopp sagen darf, ich habe eine sehr spezielle und sehr persönliche Beziehung zu Beethoven. Ich finde es einen unbeschreiblichen Mann, auch in seinem Leiden und seiner Verzweiflung, was den Leuten nicht so klar ist. Ich denke, da muss der Druck auf den Kessel extrem gewesen sein, wenn jemand solche extreme Musik schreibt, wie sie damals wahrgenommen wurde. Heutzutage haben wir uns ein bisschen daran gewöhnt, es ist der Kanon geworden. Aber natürlich ist es jetzt nicht wahnsinnig originell, in Beethoven ja sehr viel über Beethoven zu schwadronieren, weil man hat Beethoven hoch und runter und ich persönlich, für mich ist es einer der wichtigsten Komponisten in meinem Leben, das kann ich schon sagen. Und auch die Beschäftigung mit der Welt um ihn herum, wie er gelebt hat, unter welchen Zwängen und Verzweiflungen er auch gewesen ist, das ist ja, sind Dinge, die uns nicht so präsent sind. Ja, wir hören die schöne Musik und sind manchmal immer noch überrascht über auch das Bizarre oder die Extreme, die er in seiner Musik ausdrückt. Und, aber es ist eine derartige Tiefe in jeder Hinsicht, im Berührenden, im Geistigen, im Herz, Seele, Schock. Also die ganzen Emotionen sind bei Beethoven so extrem ausdrucksstark. Und ich denke, das ist wahrscheinlich mit das Größte, was wir als Erbe bekommen haben. An Deutschen, ja. Und an Wiener auch. Ja. Ja, sehr, sehr viel umgezogen in Wien. Sehr viel, der hat so viele Wohnungen gehabt. Ja, naja, vielleicht war er auch kein so ein angenehmer Genosse. Ich glaube nicht, dass er ein angenehmer, Leute ist das Schreiben, hat auf den Boden gespuckt und keine Ahnung, wobei das damals noch üblicher war. Aber ja, nee, ich glaube, der war schwierig. Der war sicher sehr schwierig. Was sagen Sie, wenn Sie sagen, Sie haben ein persönliches Verhältnis dazu? Ist das von der Emotion her, von der Musik her? Alles irgendwie. Wissen Sie, bei der Lektüre von einer Schubert-Biografie ist mir wieder der Grillparzer in den Blickwinkel gerückt. Von dem Grillparzer hört man immer so im deutschsprachigen Raum und als Deutscher vielleicht immer so en passant, aber irgendwie hat man dann nie Zeit, sich der Sache mal anzunehmen. Also Grillparzer ist ja irgendwie dann von den Österreichern erst nach dem Zweiten Weltkrieg, als Österreich wirklich eine nationale Identität finden musste, könnte man das sagen, als ihr Nationaldichter, verstanden worden, mehr und mehr verstanden worden, was ja früher vielleicht selber nicht so war. Sein Selbstverständnis war sicher, ein deutscher Dichter zu sein mit einem österreichischen Couleur, weil das Heilige Römische Reich deutscher Nation war ja über mindestens 400 Jahre von Habsburg beherrscht. Mhm. Das vergessen wir heutzutage vielleicht auch. Und in dem Zusammenhang ist es vielleicht interessant, dass Grillparzer nicht nur ein herrlicher Schriftsteller und Dramaschreiber war, sondern es war auch ein sehr, sehr guter Musiker. Und der hat sehr scharfsinnige Dinge über Musik gesagt, unter anderem, dass man über den Zauber der Musik eigentlich lieber nicht reden sollte. Weil das ist mir jetzt auch wieder bei Bartok passiert in seiner Biografie, wo er dann eben sagt, bestimmte Dinge darüber erzählt man da nicht. Da gibt's, nicht, dass man das nicht erklären könnte, aber es gibt eine Magie und einen Zauber, der dann doch unerklärlich ist. Und den erlebt man dann durch die Musik. Den erlebt man durch die Musik. Ja. Beschäftigung in der Musik, das Publikum erlebt das, wenn die Situation günstig ist. Und deswegen fehlen mir dann manchmal die Worte oder ich merke, dass man dann mit dem Latein ein bisschen am Ende ist. Aber Sie lesen viel über diese Künstler und ja. Das ist interessant. Das macht nicht jeder. Das stimmt, aber es erschließt sich Ihnen auch an, wissen Sie, es gibt eine Sache bei uns, also in der professionellen Herangehensweise an den musikalischen Prozess. Ich denke, man sollte so gut informiert sein, wie man nur kann. Alle können wir nicht alles gelesen haben. Das ist wahnsinnig schwierig heutzutage bei dieser Menge an Literatur. Wir sind immer hinterher, wir haben nie alles gelesen. Das heißt, man muss sich entscheiden. Entschließen, entscheiden, auswählen, sortieren, reduzieren. Und jetzt kommt der Punkt. Im Grunde glaube ich, dass es für die letzte Ausführung am Abend nicht unbedingt so entscheidend ist, dass man diese Dinge gelesen hat. Aber ich denke, es bereichert einen immens und ich denke, man kommt dem Komponisten näher, wenn man ein bisschen über ihn weiß, in welchen Situationen er gewesen ist. Jetzt gerade wieder Bartok, es ist so extrem interessant, wie dieser feine, kluge, also man hat dann wieder mehr Respekt vor diesen Dingen und nimmt es nicht selbstverständlich, weil diese Menschen eben Beethoven, Bartok oder wie sie alle heißen, gelitten, gekämpft haben um ihre Ziele. Und es ist nicht alles so, wenn man ins Museum geht, da hängen die Bilder und da sind sie da. Und wenn sie ins Konzert gehen, da ist der Beethoven da. Aber der ist nicht immer da gewesen. Es gab Zeiten, da gab es gar keinen Beethoven. Das vergessen wir manchmal. Und welche Zeit war das jetzt, wo es keinen Beethoven geben konnte? Naja, das war die Zeit vor seiner Geburt, 1770. Ach so, meinen Sie jetzt, natürlich. 1769 okay. Also er musste erst entstehen, natürlich, genau. Das ist klar. Und selbst 1790 gab es sehr viel Musik, aber Beethoven hatten noch nicht so viele Leute auf dem, wie nennt man das, auf dem Schirm? Auf dem Radar, also, sagt genau, man, auf dem Radar, genau. Ja, interessant. Ja, natürlich, man muss auch wieder, ich denke auch, man baut auf diesen ganzen Künstlern. Das heißt, was Sie jetzt an zeitgenössischer Kunst bekommen, immer mal gibt es ja auch hier jetzt in diesem Beethoven-Jahr wird für dieses Orchester auch zum Teil Musik geschrieben. Ja, und dann erinnert man sich an Bonn oder an Beethovens Zeit. Man muss ja da auch irgendwie einen Zugang finden. Und diese neuen Stücke sind natürlich auf diesem riesen Berg von Geschichte geschrieben. Mhm. Und das ist doch auch recht schwer. Sehen Total. Sie sich als Komponisten auch? Ist das etwas, was in Ihrer Zukunft ist? Ja, also das ist sowas, was mich immer interessiert hat, aber natürlich in dem Gestrüpp von zeitgenössischer Komposition, da finde ich mich nicht zurecht, weil ich kann nicht in die Richtung gehen, der Donau-Eschinger Schule, selbst Bartok wäre für mich schon die Grenze und an dem Punkt weiß ich dann nicht genau, ob die Kreativität meiner Improvisation, meines Schaffens, meiner Erfindungsgabe, die sehr, sehr stark ist, ich improvisiere sehr viel, im Moment viel für meine Tochter, ob das dann wirklich eine Struktur fände, die erstmal irgendjemand interessiert und zweitens dann auch erfolgreich sein kann. Denn ohne erfolgreich auf dem Gebiet zu sein, wird man natürlich nicht gehört. Man könnte das dann für sich komponieren, aber oder die Tochter. Zeit. Oder die Tochter. Genau. Wie alt ist die Tochter? Die ist 5,5. Ah, und was wird 6. da improvisiert? Nehmen Sie Och, ich... Das kann ich Ihnen jetzt, das geht doch wirklich ein bisschen ins Eingemachte. Geht das ins Kindliche noch? Ist das ein Kindergemüt? Ja, sie hat zum Beispiel jetzt gerade einen Wackelzahn. Also habe ich, hab ich einen Wackelzahn-Blues extempo. Oh, okay. Schön. Ja, das ist doch wunderbar, weil es macht Freude. Ich habe auch gesehen, dass Sie beim Dirigieren auch Freude haben. Das heißt, es gibt auch komische Momente, ob die nun super komisch in diesem Musikstück sind, aber sie haben jedenfalls das drauf. Das konnte man also ein bisschen erkennen. Deswegen sehe ich auch gerne zu, wenn jemand probt oder dirigiert, weil es einfach auch den Menschen ein bisschen uns nahe bringt. Ja. Und ich hoffe, dass unsere Hörer das auch miterleben, denn man muss sie auch sehen. Ein Dirigent muss gesehen werden. Der kann sehr elegant sein, der kann sehr komisch sein, der kann sehr athletisch sein, alles Mögliche. Ja, würden Sie sich mit einem dieser Dinge identifizieren? Was sagen Sie von sich? Ich spreche lieber nicht über mich. Sie sprechen die ganze Zeit über sich und sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank für das Interview. Ich darf Ihnen einen schönen Abend wünschen, eine schöne drei Abende hier in Florida und gutes Wetter, wie wir unseren Gästen immer wünschen. Dankeschön. Und eine wunderbare weitere Karriere. Danke, vielen Dank. Herzlichen Dank. Tschüss. Ja, alles gut. Ich darf mich noch einmal ganz herzlich bei Maestro König für das nette Gespräch bedanken. Ich hoffe, Sie hatten Freude beim Zuhören. Und ich möchte Ihnen noch sagen, dass er auch ein sehr beliebter Operndirigent ist. Es ist im Moment Opernsaison im Frühjahr in Westflorida, überall sonst auf der Welt natürlich auch. Und er hat bereits an der Deutschen Oper Berlin, am Teatro Real in Madrid und in Zürich Opernaufführungen, vor allem hier Mozart wird genannt und Wagner, dirigiert. Und das natürlich auch interessant bis nach Buenos Aires mit Die Fledermaus. Also, Sie können ihn auch auf CD hören. Das heißt, er hat auch einige Radioaufnahmen gemacht. Von Naxos können Sie ihn hören und Rubicon. Andere, wie gesagt, können Sie dann auf seiner Webseite finden. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Konzert dieses Wochenende hören. Und wir hoffen, dass Sie dabei sind, waren und werden. Und natürlich hoffentlich viele Aufführungen des Florida Orchesters in Westflorida miterleben, denn dies ist ein sehr variiertes Programm und dazu gehört natürlich im Jahr 2020 jede Menge Beethoven, das heißt allein 2 Beethoven-Stücke an diesem Wochenende. Dazu natürlich auch ein sehr, sehr interessantes Stück von Bartok und ich hatte das große Vergnügen, das bereits im Vorfeld in den Proben mitzuerleben. Am Mikrofon war Susanne Nielsen, die Ihnen bei Theater, bei Kino und bei Literatur, die wir alle mit Empfehlungen für Sie haben in unserem Programm, miterleben oder besuchen werden und dabei viel Freude empfinden. Viele Grüße, Ihre Susanne Nielsen. Tschüss, ciao, bye bye, seien Sie nett zueinander und bis wir uns nächste Woche wieder hören. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Neu, neu, neu, lesen Sie gerne? Literaturecke mit Christine, Britta und Co. Ich empfehle Ihnen unsere neue Literaturecke. Eine Liste mit Buchempfehlungen von Christine, Britta und anderen Freundinnen. Jede Woche neu in unserem Blog. Machen Sie mit. Schreiben Sie uns zu Ihrem Lieblingsbuch, Bücher und anderes zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn Sie bei unserem neuen Buchclub mitmachen. Leser und Leserinnen wie Sie, senden Sie uns Ihre Empfehlungen und sagen Sie uns, was Ihnen daran gefallen hat. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Über Messenger oder direkt auf unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns über Ihre Ideen. Ihre Susanne Nielsen. Kino, Kino, Kino. Gemini Man ist Will Smiths Doppelrolle, in der der Schauspieler als sein jüngerer Klon mit vielen Verfolgungs- und Kampfszenen gesamt digital auf die Leinwand gebracht wird. Dass dies nicht allein das Publikum ins Kino lockt und dass es auch im IMAX ohne 3D ein guter Abend wird, konnte man leicht feststellen. In Lighthouse können wir ein ganz anderes Drama erleben. The Lighthouse ist ein Drama in Schwarz-Weiß mit Willem Dafoe und Robert Pattinson. Beide Männer sitzen auf einer kleinen Insel als Leuchtturmwärter fest und streiten sich erst andeutungsweise und dann offen um die Arbeits- und Essenseinteilung, was zu Zerreißproben führt. Die Menschen sind zunehmend

erleben wir immer gerne Liebe, Intrige und natürlich Mord. Mit großem Zwischenapplaus für jede neue Szene bewegt sich die Handlung Schritt für Schritt zum Ziel, der Aufklärung des mysteriösen Mordes im Orient Express, der durch einen Schneesturm von Istanbul nach Paris unterwegs Ort des Geschehens ist. In diesen Zuginterieurs bewegen sich die Schauspieler, wunderbar ausgesuchte Charaktere, deren viele Gesichter von ihnen bereits aus anderen Stücken bekannt sein mögen. Hercule Poirot, Christies kleiner belgischer Detektiv, wird von James De Vita in seiner Arcelot-Debütrolle gespielt, perfekt mit Bärtchen und Akzent. Monsieur Buck wird von David Breitbart gespielt, der seit 24 Jahren und nunmehr in seiner bereits 80. Produktion des Arcelor Rap Theaters auftritt. Prinzessin Dragomirov von Peggy Röder in ihrer 9. Saison und Matt DeCaro von Samuel Ratchett in seiner 4. Saison dargestellt. Mit Mimik und Gestik begeistern alle und es gibt sogar Gesangseinlagen, ganz wunderbar. Über die Pause hinweg wird der Handlungsbogen clever geschlagen. Sofort ist man wieder an Bord des Zuggeschehens und gebannt folgt man zum aufklärenden Ende die expressiven Schauspieler. Wir freuen uns immer wieder, als tritt man auf altbekannte Leute, trifft man. Viele von uns und auch Sie landen wieder als Darsteller auf Sarasota, Floridas Bühnen. Wir dürfen uns glücklich schätzen. Bravo gilt dem Arcelor Rap Theater für diese gelungene Premiere ihrer 2020-Saison. Es gibt noch Karten, der Weg lohnt sich. Schauen Sie immer nach im arcelorrap.org Webpage. So, und jetzt habe ich für Sie noch eine zweite Produktion des Arcelor Rap Theaters, nämlich The Lifespan of a Fact, die Lebensspanne eines Faktes. Lifespan of a Fact, Schauspiel von Jeremy Currican und David Murrell und Gordon Farrell, greift die Frage auf, wie verhandelbar sind Fakten? Es geht heute immer um harte Fakten im Verhältnis zu poetischer Ausmalung einer Geschichte, besonders wenn es die Gemüter so bewegt wie Tragik und Tod. Zu Beginn des neuen Stückes Lifespan of a Fact, das am Arcelor Rap Theater unter der Regie von Celine Rosenthal gerade Premiere hatte, erschien ein sehr langer, sehr gut formulierter Satz und dessen Folgesatz. Man erkennt schnell, dass sehr viele Aussagen in dieser Einleitung stehen. Und man muss sich fragen, ob es sich hier um Zahlen, die der genauen Wahrheit entsprechen, handelt. Wenn man solche Behauptungen aufstellt, dann erwartet der Leser Fakten. Bei Literatur jedoch geht es um Verdichtung der Wahrheit und dem Klang der Worte. Also kommt es auf die Art der Publikation an. Für den klugen Zuschauer scheint der erste Satz schon schwierig, nämlich voller Fakten. Und wenn man ihn dann weiterhin ein bisschen näher betrachtet, dann wird man sehen, dass bei Literatur es um diese Verdichtung geht. Und die Frage ist, wer selber schreibt und weiß um die Prozedur der Wahrheitsüberprüfung von Seiten der Publikation, die früher oft bis zu 5 Faktenchecker beschäftigte, der wird heute enttäuscht. In Zeiten der abnehmenden Presse hat auch diese Tätigkeit Einschränkung oder gar ein jähes Ende gefunden. Denn zu schnell muss die Nachricht in die Online-Medien gelegt werden. Wir leben im Zeitalter von Tweets, dennoch wird Wahrheit über alle Dichtung gestellt. Der Zuschauer darf gespannt sein auf die Auflösung des sich sogleich auftuenden Konflikts, den die Redakteurin in der ersten Szene in Bewegung setzt. Wir finden uns in einem Hochhaus im Büro einer Redakteurin. Sie will einen Artikel nach Fakten überprüfen lassen, um sich und ihre Publikation abzusichern. Der junge Mann, der vor ihr erscheint, ist ein sehr dienstbeflissener, gewissenhafter Praktikant, den man ihr für diese Aufgabe zugedacht hat. Die Paarung ist ungleich, die Ziele und Erwartungen sind grundverschieden zwischen Faktchecker und Autor. Bald muss sie zwischen dem gestandenen Schriftsteller und dem übereifrigen jungen Mann vermitteln und die Gemüter schlichten. Fakt und Kunst stehen sich hier als Feinde gegenüber. Ihr Wunsch, ihrer Pflicht der Überprüfung nachzukommen, ohne das Geschriebene, das ihr Publikum zu einer herausragend entscheidend den Publikation herausheben könnte, ist der Pflichterfüllung eines übereifrigen Anfängers überlassen worden. Es wird in dem Theaterstück, das sich ohne Pause bis zu dem Ende voller Einsichten und anregenden Argumenten für und gegen die absolute Wahrheit bewegt, und in diesem Theaterstück wird es eben um Wahrheit oder Dichtung gehen. Kann ein Essay wunderschön sein und dem Publikum trotzdem nicht zugemutet werden? Das ist die Frage, mit der das Publikum nach Hause geht. Es ist dem Arcelor Rap Theater gelungen, ein aktuelles Thema, das für alle, die das gegenwärtige Weltgeschehen beobachten, zur wichtigen Analogie werden muss, auf die Bühne zu bringen. Von Kontrast des eingeschränkten Raumes in der Großstadt, die projizierte Hochhausfassade und E-Mail-Texte mit Schreiben und Laptop und Schreibtisch, zur Weite der Wüste Nevadas zeigen uns das Bühnenbild die Gegensätze der Protagonisten auf. Die kühl kalkulierende Chefin Emily, Tracy Michelle Arnold, der ältere Schriftsteller John, Gene Wegand, und der übereifrige Praktikant Derek Speedy. Diese alle bestens die Handlung tragen. Wieder ist diese Produktion ein Beispiel für das perfekte Zusammenspiel aller in dieser Arcelor Rap Produktion 2020. Noch bis zum 8. Februar zu sehen, Arcelor Rap Theater. Das Programmheft für die 2020-Saison ist wieder wunderbar, voller interessanter Artikel und Interviews und schönsten Illustrationen. Und schon steht auch die nächste Produktion wieder vor der Tür. Hingehen, sich anschauen und erstaunt nach Hause gehen. Ihre Susanne Nielsen, die dies alles sah und schrieb und für Sie zum Nachdenken Ihnen jetzt vorgelesen hat. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Abroad ist ein vierteljährliches bilinguales Magazin exklusiv für die deutschsprachige Community in den USA und informiert unter anderem über deutsche Kultur und Events, Lifestyle- und Reisetipps, Interviews, Firmenspotlights sowie einem Expert-Ratgeber und Tipps zum Leben in den USA. Abonnieren Sie es unter www.heimatabroad.com für nur 12,95 € im Jahr. And Intercultural Training Services. Sprechen Sie Deutsch? German One-on-One Language and Intercultural Training Services offers a variety of services worldwide via Skype one-on-one. Would you like to improve your German, communicate in German, understand the culture, conduct business negotiations, travel in Europe, make new friends? German One-on-One offers you the following services: language training, assistance from native speakers and degreed college language instructors with many years of language teaching experience. Intercultural training. Certified trainers are available to instruct in intercultural communication. All instruction from your home or office via Skype for individualized training to improve your language, your vocabulary, grammar, and pronunciation for excellence in communication in international formal business and friendly conversation settings with German-speaking Europe. Call 813-254-5088